Extra. Guten Tag. Bin ich mit der Palliativstation verbunden? Ja, richtig. Niemeyer am Apparat. Ich bin die Stationsärztin. Meurer. Ich bin Hausarzt und möchte wegen Herrn Wagner, einem meiner Patienten, mit Ihnen sprechen. Er ist 64 Jahre alt und hat ein metastasierendes kleinzelliges Bronchialkarzinom, welches primär inoperabel war. Er hat bereits eine palliative Chemotherapie erhalten. Aber seit einer Woche geht es ihm zusehends schlechter. Welche Beschwerden stehen Ihrer Meinung nach im Vordergrund? Zum einen die zunehmende Dyspnoe und zum anderen die Schmerzen wegen der Wirbelsäulenmetastasen. Vor allem hat er immer wieder extreme Schmerzattacken, die sich auch mit schnell wirksamen Opiaten nur sehr unbefriedigend behandeln lassen. Das macht mir große Sorgen. Ja, das kann ich gut nachempfinden. Hat der Tumor noch weiter gestreut? Er hat noch eine solitäre Lebermetastase. Tochtergeschwülste im Gehirn? Nein. Aktuell klagt er zwar vermehrt über Übelkeit und gelegentliches Erbrechen, bei einer ausgeprägten Appetitlosigkeit. Aber er hat weder Kopfschmerzen, Lähmungserscheinungen noch Krampfanfälle. Eine kürzlich durchgeführte MRT-Untersuchung war unauffällig. Wie schätzen Sie seine seelische Situation ein? In den letzten beiden Tagen formuliert er Ängste bezüglich des vor ihm liegenden Todes. Dergleichen Themen hatte er bisher immer abgewehrt, wobei er nach außen recht stabil wirkt. Haben Sie mit ihm schon über die Möglichkeit einer palliativmedizinischen Therapie gesprochen? Ja, mehrmals. Er redet zwar immer von Hospiz und dass er in kein Krankenhaus mehr will, aber ich konnte ihm erklären, dass die aktuellen Beschwerden weitaus besser stationär gelindert werden können. Und dass er nach erfolgter Stabilisierung auch wieder nach Hause kann. Hat er Angehörige, eine Ehefrau? Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne, die irgendwo in Süddeutschland wohnen. Seine Frau kümmert sich wirklich vorbildlich um ihn, ist aber jetzt mit der ganzen Situation deutlich überfordert. In Ordnung, Herr Meurer. Mir wäre es lieb, wenn Sie mir die wesentlichen Informationen über Herrn Wagner inklusive seiner aktuellen Medikation gleich noch über unser Sekretariat zufaxen würden. Und denken Sie bitte noch an die Überweisung. Ja. Das ist kein Problem. Ich gehe davon aus, dass wir Herrn Wagner morgen früh aufnehmen können. Ich melde mich im Laufe der nächsten 2 bis 3 Stunden bei Ihnen.